Das ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Zentrale Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und das Komitee für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea richteten am 13. April ein Dankschreiben an die Angehörigen der Volksarmee und Baustoßbrigaden und die freiwilligen Helfer, die dazu beitragen, die Ryomyong-Straße als ein großes monumentales Schaffenswerk der Malima-Zeit ausgezeichnet zu errichten und dadurch den starken und unbesiegbaren Geist des sozialistischen Korea vor aller Welt zu demonstrieren. Dann hieß es, dass die Ryomyong-Straße ein Geschenk der Treue der Nachkommenschaft von Kim Il-sung und der Soldaten und Anhänger von Kim Jong-il für sie sei und dass deren Vollendung ein großer Sieg der Partei des Staates, der Armee und der Bevölkerung sowie ein großes, erfreuliches Ereignis des ganzen Volkes sei. Im Dankschreiben wurde die Erwartung geäußert, dass die Angehörigen der Volksarmee und Baustoßbrigaden, die am Bau der Ryomyong-Straße teilgenommen hatten, und die freiwilligen Helfer durch die weiteren Sprünge und Neuerungen beim Schutz des Vaterlandes und dem Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates zur Beschleunigung des endgültigen Sieges der koreanischen Revolution aktiv beitragen werden.